do wiersza 54 i Menschen, die diese Worte und auch die Anklage eines Stephanus gehört haben, ci ludzie, którzy słyszeli te słowa i ten zarzut Szczepana, sind in ihrem Herzen und Gewissen getroffen. Dotknęło to ich serc i sumień. Man hat ihnen ihre Schuld vorgestellt. Gdy została im ich wina przedstawiona. Und wenn wir mit einer Schuld konfrontiert werden, i jeśli my jesteśmy skonfrontowani z jakąś winą, können wir auf zwei Arten reagieren. Możemy też zareagować na dwa sposoby. Wir sind entweder wütend, albo wściekamy się, oder wir sind traurig über uns selbst, albo zasmucamy się nad sobą. Diese Menschen hier sind wütend und akzeptieren ihre Schuld nicht. Ci ludzie tutaj wpadli we wściekłość i nie przyjęli ich swojej winy. Und die Frage ist, wie reagieren wir? I pytanie brzmi, w jaki sposób my reagujemy? Natürlich ist es einfacher zu reagieren, wenn uns jemand das sanfter oder in Liebe vorstellt oder wenn wir selbst auf Gottes Wort erkennen. Oczywiście łatwiej jest nam to przyjąć, jeśli ktoś nam to w sposób taki łagodny przedstawia. Manchmal passiert das aber auch recht schroff und hart. Ale czasami zdarza się, że brzmi to tak ostro i stanowczo. Und es ist vielleicht auch nicht einfach dann zu verarbeiten. I może nie jest to takie proste, aby to przetrawić. Aber wenn da auch nur ein bisschen von dem uns gegenüber stimmt. Ale nawet jeśli tylko niewielka część tego by się potwierdzała w stosunku do nas. Und meistens wird das so sein. I najczęściej tak też właśnie jest. Dann wollen wir Buße tun, nicht wütend werden. To chciejmy pokutować wtedy, a nie wściekać się.